Abschnitt 1 aus Nicholas Nickleby Band 4. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Nicholas Nickleby Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von A. Roberts. 30. Kapitel: Festlichkeiten, Nikolaus zu Ehren veranstaltet, der plötzlich Mr. Vincent Crummles Gesellschaft verlässt. Teil 1. Mr. Vincent Crummles war über Nikolaus' Ankündigung, die Gesellschaft verlassen zu wollen, äußerst bekümmert und machte ihm in seiner Verzweiflung mehrfache unbestimmte Versprechungen eines baldigen höheren Salärs sowie eine Verbesserung seiner Nebeneinkünfte als Theaterschriftsteller. Allein Nikolaus hatte sich in seinem Entschlusse bestärkt und Mr. Crummles musste sich begnügen, sich mit der Hoffnung der Rückkehr des anziehenden jungen Mannes zu trösten und rasche, kräftige Maßregeln zu ergreifen, ihn vor seinem Abgange noch bestmöglich zu benutzen. »Lassen Sie einmal sehen«, sagte er, seine geächteten Perücke abnehmend, um die Sache desto kühler besprechen zu können. »Es ist Mittwochabend. Morgen früh muss es das Erste sein, die großen Zettel ins Publikum zu bringen, mit der Ankündigung, dass sie morgen Abend zum letzten Male auftreten.« »Aber Sie wissen ja«, wendete Nikolaus ein, »dass ich vielleicht noch mehrere Tage bleibe. Wenn ich nicht abgerufen werde, so verweile ich bis Ende der Woche, um Ihnen jede Verlegenheit zu ersparen.« »Desto besser. Sie können Donnerstag zum allerletzten Male auftreten. Freitag, weil Sie noch für einen einzigen Abend engagiert worden und Sonnabend zufolge der Wünsche zahlreicher und geehrter Theaterfreunde, die bei der Vorstellung am Freitage keine Plätze mehr erhalten können. Das muss 3 sehr anständig gefüllte Häuser geben.« »Dann werde ich also 3-mal zum letzten Male auftreten?«, fragte Nikolaus lächelnd. »Sagte der Schauspieldirektor sich etwas verdrießlich den Kopf krauend. 3-mal ist eigentlich noch nicht genug und es ist wirklich eine wahre Stümperei und wieder allen Brauch, es dabei bewenden zu lassen. Doch was nicht zu ändern ist, ist nicht zu ändern. Sehr wünschenswert würde aber etwas Neues sein. Sollten Sie wohl nicht auf einem Pony sitzend ein komisches Lied singen können?« »Leider nein.« »Es hat schon stark gezogen«, sagte Mr. Crummles kleinlaut. »Was sagen Sie zu einem prachtvollen Feuerwerke?« »Dass es sehr kostbar sein würde«, erwiderte Nikolaus trocken. »Es lässt sich mit 18 Pence herstellen. Sie und das Wunderkind auf einer Tribüne in Attitüde, dahinter ein Transparent mit Lebewohl höher hinauf, rechts und links 9 Leute mit Raketen in den Händen, die ganzen 1,5 Dutzend auf einmal losgebrannt. Es wäre großartig, würde eine wahrhaft ergreifende Wirkung hervorbringen.« Nikolaus schien durchaus nichts Ergreifendes davon zu hoffen, sondern belachte den Vorschlag vielmehr höchst leichtfertig. Mr. Crummles gab seinen kaum geborenen Plan daher sogleich wieder auf und bemerkte düster, man müsse die Anschlagzettel so gut als möglich mit Gefechten und Tänzen ausstaffieren und sich somit auf das klassische Drama beschränken. Er begab sich, um keinen Augenblick zu verlieren, sofort in das anstoßende kleine Ankleidezimmer, wo Mrs. Crummles beschäftigt war, die Gewänder einer melodramatischen Kaiserin mit dem gewöhnlichen Anzuge einer Matrone des 19. Jahrhunderts zu vertauschen, und nahm zur Abfassung des Anschlagzettels ihren und der geniereichen Mrs. Grudden Beistand in Anspruch, welche letztere Dame eine ganz besondere Force darin hatte, sich vortrefflich auf das Anbringen der Bewunderungszeichen verstand und aus langer Erfahrung stets ganz genau wusste, wohin die größten Anfangsbuchstaben gehörten. Ach, dass diese Misere erst vorüber wäre, seufzte Nikolas auf dem Stuhle des Souffleurs zurücklehnend, Anmerkung des Übersetzers, der auf der englischen Bühne nicht wie bei uns in einem Kasten vor dem Orchester sitzt, nachdem er Smike die erforderlichen Weisungen zutelegrafiert hatte. Smike stellte im Zwischenspiele einen hungerleiderischen Schneider vor, mit einem einschössigen Rocke, einem kleinen Taschentuche, das ein großes Loch hatte, einer wollenen Nachtmütze, einer roten Nase und anderen, die Schneider auf der Bühne unterscheidenden eigentümlichen Merkmalen. »Vorüber wäre, Mr. Johnson«, wiederholte hinter ihm eine Frauenstimme im Tone einer Art vorwurfsvollen Erstaunens. »Es waren in der Tat ungalante Worte«, sagte Nikolas, sah sich um und erkannte Miss Snevellicci. »Ich würde sie nicht gesprochen haben, wenn ich gewusst hätte, dass sie sich in der Nähe befanden.« »Was für ein lieber Mensch der Mr. Digby ist«, bemerkte Miss Snevellicci, als der Schneider am Ende des Stücks unter großem Beifallklatschen abtrat. Smikes, der Arthurname war Digby. »Ich will ihn sogleich durch Mitteilung Ihrer gütigen Worte erfreuen«, entgegnete Nikolas. »Oh, Sie loser Mann«, rief Miss Snevellicci aus, »doch ich würde mir nicht eben gar zu viel daraus machen, dass er wüsste, was ich von ihm denke. Dagegen sind aber freilich andere, bei denen es...« Hier stockte Miss Snevellicci, als wenn sie befragt zu werden erwartete. Allein, es erfolgte keine Frage, denn Nikolas dachte an ernstere Dinge. »Wie gut es von Ihnen ist«, fuhr Miss Snevellicci nach einem kurzen Stillschweigen wieder fort, »hier zu sitzen und Abend für Abend auf ihn zu warten, so erschöpft Sie sein mögen, sich so viel Mühe mit ihm zu geben und das alles so freudig und willig zu tun, als wenn Sie Schätze dabei gewinnen.« »Er verdient die Güte, die ich ihm zu erzeigen imstande bin, und noch weit mehr vollkommen«, sagte Nikolas. »Es kann keinen dankbareren, liebevolleren und treuherzigeren Menschen geben als ihn.« »Und wie absonderlich er ist, nicht wahr?« »Freilich, Gott verzeihe denen die Sünde, die ihn absonderlich gemacht haben.« »Er ist ein ganz verflucht schweigsamer Patron«, fiel Mr. Folair ein, der vor ein paar Augenblicken dazugetreten war. »Kein Mensch kann etwas aus ihm herausbringen.« »Und was will man denn aus ihm herausbringen?«, fragte Nikolas mit einiger Schärfe. »Sappelotsch, was Sie für ein Hitzkopf sind, Johnson«, erwiderte Folair, die Ferse seines Tanzschuhes heraufziehend. »Ich spreche nur von der natürlichen Neugier der Gesellschaft, sein früheres Leben zu kennen.« »Ich sollte meinen«, sagte Nikolas, »es läge ziemlich klar am Tage, dass das frühere Leben des armen Burschen weder für die Gesellschaft noch sonst jemand ein besonderes Interesse haben kann.« »Oh ja, es begreift aber die ganze Frage in sich«, wendete Folair die Wirkung seines bemalten Angesichts in einem Lampenreflektor prüfend ein. »Welche Frage denn?« »Nun, das wer und was er ist und wie es zugegangen, dass er und sie so sehr genaue Freunde geworden, da sie doch ein so verschiedenes Paar sind«, versetzte Folair, hoch erfreut, dass sich ihm eine Gelegenheit dargeboten, etwas Unangenehmes zu sagen. »Jedermann spricht davon.« »Doch wohl nur jedermann vom Theater.« »Alle Welt ohne Ausnahme. Sie wissen, Lenville sagt...« »Ich denke, Lenville für immer zum Schweigen gebracht zu haben«, unterbrach Nikolas unwillig. »Mag vielleicht sein«, fuhr der unerschütterliche Folair fort. »Und wenn es der Fall ist, so hat er es vorher gesagt. Lenville sagt, Sie wären ein ausgemachter Pfuscher im Theaterfache. Das Sie umgebende Geheimnis wäre die einzige Ursache, weshalb Sie hier Beifall fänden, und Crummles täte jenem bloß um seiner selbst willen Vorschub. Er, Lenville, hielte sich freilich überzeugt, dass gar nichts daran wäre, ausgenommen, dass sie sich in eine Patsche gebracht und von irgendwo hätten auskneifen müssen, weil sie sich, Gott möchte wissen was, hätten zu Schulden kommen lassen.« »Oh«, sagte Nikolas, sich zu einem Lächeln zwingend, Das ist etwas von dem, was er sagt, sprach Voller weiter. Ich teile es Ihnen als Ihr beiderseitiger Freund und im strengsten Vertrauen mit. Was ich seiner Meinung nicht bin, wissen Sie. Er sagt, Digby wäre in seinen Augen mehr Schelm als Tropf. Und der alte Flaggers sagt, als er in der vorletzten Saison als Theaterdiener im Covent Garden gewesen, wäre ein Taschendieb auf dem Kutschestande umhergeschlichen, der ganz Digbys Gesicht gehabt hätte. Digby möchte freilich nicht derselbe sein, sondern nur sein Bruder oder ein anderer naher Anverwandter. »Oh«, rief Nicholas abermals. »Das ist's, was Sie sagen«, fügte Voller mit derselben vollkommenen Ruhe hinzu. »Ich nahm mir vor, es Ihnen mitzuteilen, denn Sie sollten doch wirklich darum wissen.« »Ah, da ist ja endlich das himmlische Wunderkind. Ich wollte nur, dass ich den kleinen Wechselbalg...« »Augenblicklich, komme schon, Püppchen. Oh, der aufgeputzten Vogelscheuche.« »Lassen Sie nur aufziehen, Mrs. Grudden, damit der kleine Liebling des Publikums alles in Entzücken setzt.« Nachdem Mr. Voller das Letztere teils laut gesprochen, teils Nicholas zugeflüstert, folgte er mit den Blicken dem aufrollenden Vorhange, schaute höhnisch zu, wie Miss Crummles unter Beifallrufen als verirrtes Mädchen auf der Bühne erschien, trat einige Schritte zurück, um mit desto besserem Effekt aufzutreten, stieß zum Beginn ein Geheul aus und erschien darauf als Wilder mit den Zähnen klappernd und sein blechernes Tomahawk schwingend vor den Zuschauern. »Also solche Geschichten erfindet man von uns und das Gekletsch geht von Mund zu Mund«, dachte Nicholas. »Will jemand ein unverzeihliches Verbrechen gegen irgendeine große oder kleine Gesellschaft begehen, so braucht er nur Glück zu haben. Dieses Verbrechen ist das einzige, das ihm nicht vergeben wird.« »Sie werden sich ohne Zweifel um die Ohrenbläserei des boshaften Menschen nicht kümmern, Mr. Johnson«, bemerkte Miss Snevellicci in ihrem süßesten Tone. »Gewiss nicht«, erwiderte Nicholas. »Wenn ich hier bliebe, so könnte es sein, dass ich es der Mühe wert hielte, mich in das Mittel zu legen. Da ich indes gehe, mögen Sie sich heiser schwatzen. Doch da ist der zweite Gegenstand Ihres Wohlwollens. Komm, Smike, lass uns gute Nacht sagen und nach Hause gehen.« »Nein, nein«, rief Miss Snevellicci, »davon darf nicht die Rede sein. Sie müssen mich zu meiner Mutter begleiten, die erst heute in Portsmouth angekommen ist und vor Verlangen sterben möchte, sie zu sehen. Liebste Ledrook, helfen Sie mir, Mr. Johnson, bitten.« »Ach«, fiel Miss Ledrook mit großer Lebhaftigkeit ein, »wenn sich Mr. Johnson von Ihnen nicht erbitten lässt.« Mehr sagte Miss Ledrook nicht, gab aber durch wohlberechnete Pantomimik deutlich zu verstehen, dass er sich von niemand erbitten lassen würde, wenn ihn Miss Snevellicci nicht zu erbitten vermöchte. »Mr. und Mrs. Lillywick wohnen in unserem Hause und teilen mit uns für den Augenblick unser Zimmer«, sagte Miss Snevellicci. »Sollte sie das nicht bewegen?« »Es kann keines weiteren Bewegungsgrundes bedürfen, nachdem Sie mich eingeladen haben«, erwiderte Nicholas. »Oh, mein Himmel«, rief Miss Snevellicci, »und was muss man hören?« Miss Ledrook, worauf Miss Snevellicci sagte, dass Miss Ledrook nicht recht gescheit wäre, und Miss Ledrook äußerte, dass Mrs. Snevellicci nicht so rot zu werden brauchte, und so dann klapste Miss Snevellicci Miss Ledrook und Miss Ledrook klopfte Miss Snevellicci. »Kommen Sie«, sagte Miss Ledrook, »es ist hohe Zeit, wenn die arme Mrs. Snevellicci nicht denken soll, dass Sie Ihre Tochter entführt haben, Mr. Johnson, und dann würden wir eine schöne Bescherung haben.« »Liebste Ledrook«, fiel Miss Snevellicci ein, »was sprechen Sie da?« Miss Ledrook antwortete nicht, sondern nahm Smikes Arm und überließ es der Freundin und Nicholas, nach Belieben zu folgen oder zurückzubleiben. Allein es beliebte ihnen, oder vielmehr Nicholas, zu folgen, der unter den vorkommenden Umständen keine besondere Neigung zu einem Tête-à-Tête empfand. Es fehlte nicht an Gesprächsgegenständen, als sie das Schauspielhaus verlassen hatten, denn es zeigte sich, dass Miss Snevellicci ein Körbchen und Miss Ledrook eine Schachtel nach Hause zu tragen hatten, worin sie die kleineren Artikel ihrer Theatertoilette mit sich zu führen pflegten. Nicholas versicherte, dass er es sich nicht nehmen lassen würde, den Korb zu tragen, allein Miss Snevellicci wollte es schlechterdings nicht leiden, was einen Kampf veranlasste, in welchem sich Nicholas sowohl des Körbchens als der Schachtel bemächtigte. Nicholas sagte, dass er doch wissen möchte, was in aller Welt in dem Körbchen sein könnte, und versuchte hineinzugucken, worauf Miss Snevellicci schrie und erklärte, dass sie in Ohnmacht fallen würde, wenn sie glauben müsste, dass er etwas gesehen hätte. Nunmehr machte Nicholas denselben Versuch mit der Schachtel und Miss Ledrook eine ähnliche Demonstration wie Miss Snevellicci, worauf beide Damen beteuerten, dass sie nicht eher einen Schritt weiter gehen würden, als bis Nicholas versprochen hätte, von allen Versuchen abzustehen, das Körbchen oder die Schachtel zu inspizieren. Nicholas gab endlich sein Wort darauf, keine Neugier mehr zu verraten, und die gingen weiter unter vielem Gekicher der Damen, welche behaupteten, nie in ihrem ganzen Leben einen so gottlosen jungen Mann gesehen zu haben. Unter zeitverkürzendem Geplauder dieser Art erreichten sie das Haus des Schneiders sehr bald, wie ihnen deuchte, und halfen dort in der Tat eine ordentliche kleine Gesellschaft bilden, denn sie fanden außer Mr. und Mrs. Lillywick nicht bloß Miss Snevellicci's Frau Mama, sondern auch den Herrn Papa derselben, der ein äußerst stattlicher Mann war, mit einer Habichtsnase und einer weißen Stirn und schwarzen Locken und vorstehenden Backenknochen und im Ganzen genommen einem schönen Gesicht, nur dass es ein wenig finnig war wie vom Trinken. Er hatte eine sehr breite Brust, trug einen verschlissenen blauen mit blanken Knöpfen dicht zugeknöpften Leibrock, steckte, als Nicholas eintrat, die beiden Vorderfinger der rechten Hand zwischen die beiden mittleren Knöpfe und setzte den linken Arm graziös in die Seite, so dass er zu sagen schien, »Wohlan, da bin ich, mein junges Gecklein, und was hast du mir nun zu sagen?« In dieser Attitüde saß Miss Snevellicci's Herr Papa da, der stets die Kunst geübt, seit er die zehnjährigen Teufelchen in den Weihnachtspantomimen gespielt, der ein wenig singen, ein wenig tanzen, ein wenig fechten, ein wenig agieren und von allem ein wenig konnte, aber nicht viel, der bald bei den Balletts, bald bei den Chören aller Londoner Theater engagiert gewesen, dem seine Figur wegen stets die Rollen der militärischen Besucher und stummen Edelleute zugeteilt worden, der alle Zeit wie geschniegelt aussah und mit einer nett herausgeputzten Dame in kurzen Röcken am Arme erschien, und zwar ohne Ausnahme mit einem R, das mehrere Male im Parterre »Bravo« gerufen war, weil man ihn für eine wichtige Person gehalten. So war Miss Snevellicci's Herr Papa, dem von einigen Neider nachgesagt wurde, dass er bisweilen Miss Snevellicci's Frau Mama schlüge, die noch immer Tänzerin mit einer artigen kleinen Figur und einigen Resten eines hübschen Gesichts war und jetzt saß, wie sie tanzte. Sie war ein wenig zu alt geworden für den vollen Lichterglanz, nämlich im Hintergrunde. Nicholas wurde diesen wackeren Leuten mit großer Förmlichkeit vorgestellt, worauf Miss Snevellicci's Herr Papa, der nach Grog duftete, das Wort nahm und sagte, dass er entzückt wäre, die Bekanntschaft eines so äußerst talentvollen jungen Mannes zu machen, wie auch weiter bemerkte, dass niemand ein solches Furore gemacht hätte als Mr. Johnson, niemand seit seines Freundes Mr. Glover Mallys ersten Auftreten auf dem Coburg-Theater. »Sie sahen ihn natürlich, Sir«, fügte Mr. Snevellicci hinzu. Nicholas verneinte. »Sie haben niemals meinen Freund Glover Mally gesehen, Sir«, rief Mr. Snevellicci aus, »dann sahen Sie noch gar kein Spiel. Wenn er am Leben geblieben wäre«, »Er ist also tot«, unterbrach Nicholas, Ja, sagte Mr. Snevellicci, und hat kein Denkmal in der Westminster-Abtei, was ein Schimpf und eine Schande ist. Er war ein, ja, doch gleich viel. Er ist in das Land hinübergegangen, aus dessen Bezirk kein Wanderer zurückkehrt. Anmerkung des Übersetzers. Satz aus Hamlets berühmtem Dialog. Wer trüge Lasten und stöhnt und schwitzte unter Lebensmüh, nur dass die Furcht vor etwas nach dem Tod, das unentdeckte Land, von dessen Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrt und so weiter. Ich hoffe, dass er dort gewürdigt wird. Also redend rieb sich Mr. Snevellicci die Nasenspitze mit einem gelben seidenen Tuche und gab der Gesellschaft Andeutungen, dass diese Erinnerungen ihn überwältigten. Nicholas wendete sich unterdessen zu Mr. Lillyvick und fragte ihn, wie er sich befände. »Vortrefflich, Sir«, antwortete der Steuererheber. »Verlassen Sie sich darauf, Sir, es geht nichts über das Leben im Ehestande.« Nicholas lachte. »Was ich Ihnen sage«, fuhr Mr. Lillyvick feierlich fort, zog ihn beiseite und flüsterte ihm zu, »was deucht Ihnen, wie sie heute Abend aussieht?« »So hübsch wie immer«, erwiderte Nicholas nach der ehemaligen Miss Petowker hinüberschielend. »Sie besitzt ein Wesen, Sir«, flüsterte Lillyvick, »wie ich es noch bei keiner Frau gesehen habe.« »Sehen Sie sie nur an, jetzt, wie sie den Kessel auf das Feuer stellt. Sind ihre Bewegungen nicht bezaubernd, hinreißende Grazie?« »Sie sind ein glücklicher Mann.« »Ha, ha, ha, glauben Sie das wirklich? Nun, Sie mögen recht haben. Hören Sie, ich hätte schwerlich eine bessere Partie machen können, wenn ich ein junger Mann gewesen wäre.« Sie selbst hätten nicht mehr Glück haben können. Was meinen Sie?« Und bei diesen und noch vielen ähnlichen Äußerungen stieß der Steuererheber Nicholas den Ellbogen in die Seite und kicherte, bis ihm das Gesicht unter so vielfachen Bemühungen, sein Vergnügen zu unterdrücken, purpurn wurde. Ende von Abschnitt 1. Braunschweig, 8. Oktober 2024.